Kundgabe 766. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.02.1939. Sorge und Kult um den Körper. Der Natur vorgreifen. Altern. So euch das Erdenleben schwer wird, flüchtet zu mir. Ich will euch Kraft und Trost sein in schwerer Stunde. Und wer mit mir wandelt, wird alles Schwere überwinden. Doch es sei euch gesagt, dass ihr auch selbst tätig sein müsst, wollet ihr, dass ich euch segne. Die Natur verlangt ihr Recht, und so müsset ihr euch den Gesetzen der Natur fügen. Desgleichen müsst ihr aber auch euch in der Selbstüberwindung üben, wo es angängig ist. Und das Leben wird euch oft vor die Entscheidung stellen, ob ihr dem Körper oder der Seele zu Willen sein wollt. Und es wird der Körper manches fordern, und ihr werdet es ihm gewähren wollen. Doch der Seele Nutzen ist nur gering, wenn dem Körper Erfüllung wird. Dagegen wird die Seele ungemein gewinnen, wo der Körper Verzicht leistet auf das ihm Zusagende. Die allergrößte Gefahr besteht darin, dass dem Körper das Recht eingeräumt wird, zu herrschen. Dass nur immer seiner Behaglichkeit Rechnung getragen wird und des Menschen Sorge ständig ist, ihn zu pflegen und ein immerwährender Kult um ihn Anlass ist, die eigentliche Arbeit an der Seele zu vernachlässigen. Und es ist dies wohl der Erhaltung des Leibes dienlich, nimmer aber der Gestaltung der Seele. Und erstere ist im Verhältnis zur eigentlichen Erdenaufgabe äußerst unwichtig. Das ist ernstlich zu bedenken, wo die Sorge um das körperliche Wohl vorherrschend ist. So lasset euch daher nimmer verleiten, der Natur vorgreifen zu wollen, indem ihr zu verändern oder aufzuhalten sucht, was seinen natürlichen Gang gehen muss. Erprobet eure Macht, sie wird unzulänglich sein gegenüber den bestehenden Naturgesetzen. Doch wo der Körper den Weg des Verfalls geht, dort soll die Seele reifen und immer vollkommener werden, weshalb eben ersterer im selben Maße vergehen muss, wie die Seele geistig zu leben sich bestrebt. Es hat die Seele gleichsam in einem äußerlich wohlgebildeten Körper ein größeres Hindernis zu überwinden, da aller Hang zur Welt diesem innewohnt und an die Seele größere Anforderungen gestellt werden in Selbstüberwindung durch öftere Anreize der Welt. Wer seinen Körper verachtet, die Seele dagegen sorgsam bedenket mit geistiger Pflege, der hat die Erdenzeit wohl genützet. Und er wird sich auch rein äußerlich wohlfühlen, da dieses ihm nicht als einzig erstrebenswert erscheint und er so nach bedacht wird mit allem, was er zum Leben benötigt. Denn ich bedenke meine Kinder auf Erden, wie es ihnen dienlich ist. Ich gebe, wo man gern entsagt, und versage, wo allzu verlangend nach irdischen Gütern getrachtet wird, weil ich nicht will, dass der Körper allein bedacht wird, sondern die Seele zuerst aus ihrer Not gerettet werden soll. Amen.